super billig, ab 5 Cent telefonieren, Doppelfernsprecher, Schönheinstraße, Ecke, Höchststraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber der Firma Mike Fiction, Dreckiges Deutsch. Das Album ab 7.9.2007 überall im Handel. Das Ganze produziert von Vincenzo Rosso, Softly Beats und DJ Pete, featuring Chefkoch Tatjana Bektas, V-Mann und Morlock Dilemma. Das Ganze gibt es im Vertrieb von Groove Attack. Ja, und ansonsten gehört hier ein Aufkleber der Firma www.kjoe.at mit der Aufschrift Kapitalismus muss weg, gemeinsam für eine sozialistische Alternative. Ansonsten hier in der Schönheinstraße außer mächtig viel heruntergekommenem Laub und einem Carsharing-Fahrzeug der Deutschen Bundesbahn keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.